Schluss! Aha. Es gibt auch andere Karten in diesem Set. Verdammt nochmal. Gott. Ja, aber Emrah cool. Nein, nicht... Ja, auch Emrah cool, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall willkommen bei einer neuen Ausgabe der Magic Taverne. Eine weitere Runde diese Woche, wo wir über die neuen Spoiler reden werden. Oh ja. Und ja, zum Glück sind neue Spoiler gekommen, sonst hätten wir eine andere Folge machen müssen, weil die zwei, drei Karten nicht ausgereicht hätten. Mhm, aber nicht. Ja, es sind genug Spoiler da, wir können ein bisschen was darüber reden. Und ich denke mal, wir können auch direkt einfach anfangen. Ja, hast du schon von diesem Emrah cool gehört? Aus. Verdammt. Aus. Ja, ist ja schon gut. Ja, gut. Es gibt eine Menge andere Karten. Dieses Set besteht doch nicht nur aus Emrah cool. Aber es hat sehr viele, sehr viel Emrah cool Touch bekommen. Oh ja. Und das werden wir auch bei den neuen Mechaniken sehen. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, zwei Mechaniken wurden übernommen aus dem alten Set. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass es gemacht wurde. Also direkt darauf folgend. Es kann sein, hast du gemeint, es könnte sein, dass es im Theros-Set das mal gegeben hat. Ich weiß es auch nicht. Also Theros-Block. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, dass man das macht, dass man alte Mechaniken direkt übernimmt ins neue Set. Das sind zum einen Madness. Ja. Das ist meine Lieblingsmechanik, würde ich mal sagen. Und Delirium. Ich habe mir schon gedacht, dass Delirium ein bisschen weitergemacht wird, nachdem ich Emrah cool gesehen habe. Aber dass es direkt als Mechanik übernommen wird, ja. Da war ich auch überrascht, muss ich sagen. Also bei beiden. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir es auf dem Podcast schon mal gesagt haben, aber unsere beide persönliche Meinung war eigentlich, dass sowohl Madness als auch Delirium noch nicht so ganz ausgereift sind, was halt sozusagen den Support für die Mechanik angeht. Vor allem für Delirium. Also man hat gesehen, da ist Potenzial, mit Delirium zu spielen, aber ja, eben der Support durch die Karten hat ein bisschen gefehlt. Also Delirium war einfach nicht stark genug, um gegen schnelle Decks anzukommen, weil es einfach zu lange gedauert hat, um das zu triggern. Egal, mit welchen Tricks man das alles gemacht hat. Genauso wie Madness. Madness ist eine coole Mechanik. Wie gesagt, meine Lieblingsmechanik aus Innistrad. Aber, ja, muss man sagen, man muss das erstmal triggern, absichtlich. Und dafür braucht man wiederum andere Karten. Also, diese Karten sind alleine nichts wert, einfach. Ja, das habe ich, wenn ich zum Beispiel eben mein Fiery Temper in der Hand habe, habe ich erstmal nur einen 3-Mana, 3-Damage-Spell für Instant Speed. Mhm. Was, ja, vielleicht im Limited ganz gut ist, aber im Constructed jetzt nicht die Bombe ist. Und erst indem ich das triggern kann, was mich eine zweite Karte kostet, oder dass der Gegner mich discarden lässt, was er nicht tun sollte, wenn er weiß, was ich spiele. ja, also ihr versteht hoffentlich, was wir meinen. Es sind an sich schwächere Mechaniken. Ja. Und dadurch, dass sie wiedergebracht wurden und zum Beispiel Emrah cool mit dem Friedhof spielt, dadurch, dass es weniger kostet für jeden Karttypen im Friedhof, hoffen wir einfach mal, dass es ein bisschen mehr Unterstützung kriegt und auch stärker wird. Also, was mich interessieren würde, wäre, ob sie sozusagen das, die Umgebung, nenne ich es jetzt mal, die, in denen Madness und Delirium waren, so ungefähr beibehalten. Also ich meine eben zum Beispiel, viele von den Madness-Karten waren recht aggressiv, viele von den Delirium-Karten waren halt eben eher so ein bisschen grindy, midrangehaft. Und was ich persönlich ganz cool fände, wenn sie machen würden, wäre, wenn sie da so ein bisschen den Fokus shiften. Also zum Beispiel Madness-Karten zu drucken, die halt mehr in Richtung Control gehen. Oder Delirium-Karten zu drucken, mit denen man halt auch mal sehr schnell aggressiv sein kann. Ja, da haben wir aber auch einiges jetzt gesehen. Wenn wir auch die Karten auch nochmal anschauen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu weiteren Mechaniken, die vorgestellt wurden. Die nächste, die wir sehen, ist... sollen wir gleich zum Meld gehen? Ja, gehen wir gleich zum Meld. Also, das ist wirklich vom Flavor her und von der Mechanik selber und wie sie physisch umgesetzt wird, ein Meisterstück, meiner Meinung nach. Ja, das ist... Also, da haben sie sich richtig was Gutes überlegt, gut umgesetzt, schöne Mechanik, wird sich noch zeigen, ob sie stark ist, aber erstmal Meld. Oder verschmelzen, würde ich mal sagen, auf Deutsch. Wird wahrscheinlich verschmelzen heißen. Irgendwie sowas, ja. Ja, auf jeden Fall können wir gleich zwei Karten als Beispiel nehmen. Hanvir Battlements ist ein Land. Rare. Tappt für Colorless. Man kann es für ein rotes Mana nochmal tappen. Und dann kriegt eine Kreatur Haste bis zum Ende des Zuges. Oder für 5 Mana, 2 davon rot, kann man sie tappen. Und jetzt kommt der Melt-Effekt. Melt braucht immer 2 Karten, 2 ganz bestimmte Karten. Und wenn man sie für 5 Mana, 2 rote tappt und man sie kontrolliert, eben das Land und die Karte Henvir Garrison, was eine 3 Mana, 2-3 Kreatur ist, die immer wenn sie angreift, 2 rote 1-1 Kreaturen aufs Spielfeld getappt und attackierend aufs Feld bringt. Wenn man beide kontrolliert, dann verschmelzen sie. Ja. Also die Mechanik an sich, erstmal werden beide exiled und kommen verschmolzen wieder zurück. Genau. Und also jetzt mal so, bevor wir, ja doch, kommen wir erstmal zu der verschmolzenen Karte. Das ist dann Henwir, the Writhing Township. Eine 7-4 Eldrazi-Kreatur, legendär, mit Trample und Haste. Und immer wenn die angreift, packt man 2/3/2 farblose Eldrazi-Horror-Tokens aufs Spielfeld, die dann auch halt getappt sind und angreifen. Also einerseits ist es sehr cool, weil es sozusagen die Sachen, die die alten beiden Karten konnten, noch beibehält. Genau, eben Haste zum Beispiel vom Land, was man bekommen hat, oder Kreaturen aufs Spielfeld bringen. Plus der Trample, denke ich mal, ist einfach der Bonus, dass es eine Stadt ist. Die es ist angreift. Eine laufende Stadt. Also Emrakul hat im Grunde genommen eine ganze Stadt samt Soldaten einfach verschmolzen und gesagt, ja, ihr seid jetzt einfach eine Kreatur. Ja, das ist meins. Ja, zu viel Emrakul. Auf jeden Fall. Und wie das funktioniert, beide Karten haben wieder eine Rückseite, eine geprintete. Und jede Karte hat nur eine Hälfte von der neuen Kreatur. Und ihr werdet jetzt den Link noch sehen. Wir werden das auf jeden Fall verlinken, wie das ausschaut. Das heißt, Henvir Battlemans, sagen wir mal, hat die untere Hälfte des Prints. Und die Henvir Garrison hat den oberen Print. Und dann muss man beide wieder aufs Feld aneinandergelegt zurückbringen. Ja, das ist, und da gibt's zwei Sachen, die ich dazu so ein bisschen erzählen kann. Nämlich einerseits, es gab tatsächlich in der Geschichte von Magic schon mal eine Karte, wo das so gemacht wurde. Und das ist aus einem der beiden Unsets, also diesen ganz alten, so ich sag mal, Fun-Sets, die Wizards gemacht hat, ist das BFM oder Big Furry Monster. Es war damals für 15 schwarze Mana eine 99-99, die man nur casten konnte, wenn man beide Seiten der Kreatur hatte. Oh Mann. Ja, also diese, ich glaube, Unhinged und Unglued. Unglued. Ja, total bescheuerte Sets. Und man hat es einfach wieder reingenommen. Und wie gesagt, ich finde es einfach sau cool. Ja. Wir können auch gleich ein bisschen zur Taktik drüber reden, was drüber sagen. Man muss sich aber bewusst sein, diese Karte, auch wenn es aus 2 Karten besteht, ist immer noch eine Kreatur. Mhm. Sie agiert als eine Kreatur auf dem Feld. Heißt, sollte sie Removal zum Opfer fallen oder sie ist enchanted und sie stirbt, dann two-for-one man sich sehr leicht einfach. Oh ja. Weil man verliert einfach 2 Karten. Und sollte man zum Beispiel eine davon zurückholen wollen, kann man halt eben nur eine davon zurückholen, weil es dann doch wieder 2 getrennte sind, wenn sie auf dem Friedhof landen. Mhm. Also man muss sich das sehr gut überlegen, ob man die jetzt flippt zum Beispiel oder ob man sie merchen will oder melden, wie es genannt wird. Falls man sieht, okay, der Gegner könnte irgendwas auf der Hand haben, was die gleich wieder raushaut. Weil sie ist geflippt, eine 7-4, stirbt an Languish, stirbt an Grasp of Darkness. Ja. Im Grunde genommen an sehr vielen Removal, was sehr leicht zu casten ist. Und ja, sie schützt sich selbst einfach nicht. Und man verliert dabei halt auch noch ein Land. Ah ja, genau, man verliert auch noch ein Land. Was, und das Land an sich ist ja auch stark, weil es für ein rotes Mana einfach Haste geben kann. Mhm. Was für aggressive Decks natürlich top ist. Vor allem in Rot. Also es wird echt nicht leicht sein, sag ich mal, mit diesen Meldkarten in Standard weit zu kommen. Ist jetzt zumindest so mal meine persönliche Behauptung. Wer weiß, vielleicht zeigt es sich, dass es anders sein wird. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist halt, einerseits, man muss ja im Endeffekt eine Menge Sachen machen, um an so eine gemeldete Kreatur ranzukommen. Und wenn man die dann hat, dann ist es letztendlich halt doch eben nur eine große Kreatur. Ja, klar, also die Henvir Writhing Township ist zwar mächtig, weil es, wenn es angreift, dann einfach für 13 swingt an sich, dadurch, dass es 2 getappte Kreaturen aufs Feld bringt, die nicht verschwinden. Muss man dazu sagen, also diese gemeldeten Karten sind saustark. Das werden wir später sehen, da gibt es nochmal eine Meld-Karte, die auch einfach nur krank ist. Können wir, glaube ich, nach der gleich zeigen, wenn wir schon bei der Meld-Mechanik sind? Ja, klar. Aber auf jeden Fall, diese gemeldeten Karten sind stark. Deswegen müssen sie meiner Meinung nach einfach eine kleine Downside haben, dass sie sich vielleicht selber sehr schlecht schützen können. Ja, mit Ausnahme von einer, ja. Einfach nur, damit es nicht überhand nimmt. Ja, oder damit sie nicht so zu stark werden. Also da hat Wizards schon ein bisschen noch mitgedacht. Wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch irgendwas, wo sie doch nicht mitgedacht haben. Es sind noch nicht alle Spoiler draußen. Ja, ich hoffe da immer so ein bisschen drauf. Also ja. Die Sachen, wo sie nicht ganz mitdenken, sind dann zwar meistens total broken, aber schon auch, ich sag mal, die spannendsten. Auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zu den anderen zwei Karten, die gemeldet werden. Genau, die erste, ich sag mal, das erste Duo von den beiden sind zwei schwarze Kreaturen. Nämlich einmal die Graph Rats, das ist eine 2-Mana 2-1. Und die Midnight Scavengers, das ist eine 5-Mana 3-3. Und die Midnight Scavengers sagen, wenn die aufs Spielfeld kommen, dann darf man eine Kreatur mit CMC 3 oder weniger aus seinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Natürlich kann man da eben zum Beispiel die Ratten selbst nehmen, weil die ja nur CMC 2 haben. Und jetzt kommt noch der andere Witz. Bei den Ratten steht drauf, am Anfang von dem eigenen Combat Step, wenn man Midnight Scavengers und Graph Rats sowohl besitzt als auch kontrolliert, dann exilt man sie beide und returnt sie halt auch in gemeldeter Form. Und die gemeldete Kreatur ist der Chittering Host, eine 5-6, eine Eldrazi Horror, mit Haste natürlich, und Menace erstmal, also 5-6 Menace, das ist saftig. Auf jeden Fall, dadurch, dass es auch eine Common ist, also das muss man sagen, das ist für eine Limited eine saugute Kartenkombination. Dadurch, dass sie Common sind, ist die Chance auf jeden Fall da, dass man die zusammenbekommt. Die Karten an sich sind auch in alleiniger Form für ihren Common gut. Also ja. Für 2 Mana eine 2-1, ja, kann man machen. Ist ein guter 2-Drop an sich. Man kann damit leben, auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall damit leben. Und die Scavengers an sich sind auch saustark, weil man muss nicht unbedingt die Ratten zurückholen. Man kann auch was anderes aus dem Friedhof rausholen mit CMC 3 oder weniger. Also wie gesagt, die Karten an sich sind schon stark genug. Und noch weiter bei Chittering Host, der weitere Effekt ist, wenn sie das Battlefield betreten, also eben gemeldet werden, bekommen andere Kreaturen, die man kontrolliert, plus 1, plus 0 und auch noch Menace bis zum Ende des Zuges. Mhm. Also sie ist selber schon saftig genug und dann noch den anderen Kreaturen Menace geben und plus 1, plus 0. Das soll der Gegner mal blocken. Ja. Alles. Und was mir daran besonders gefällt, ist, dass, zumindest aus eigener Erfahrung ist es so, in Limited kommt es halt doch sehr oft eben zu diesen unangenehmen Board-Stalls, wo halt eine Seite und auch die andere Seite ähnlich viele Kreaturen haben, die alle ähnlich stark sind. Und dann steht man da mit seinen 5 Kreaturen und weiß nicht, soll ich jetzt angreifen, hat der einen Combat-Trick? Ja, nee, ich warte mal lieber noch einen Zug. Und Chittering Host zerbricht das einfach komplett. Also der sagt, ich bin da, wir gehen rein und das war's. So ungefähr. So ziemlich, ja. Oder du musst beschissen blocken. Ja. Und wie ich auch schon bei Innistrad gemerkt habe, also wenn man Sealed spielt, hat man natürlich ein bisschen mehr Kontrolle über sein Deck, sage ich jetzt mal. Aber allgemein, diese dicken Kreaturen, vor allem diese Common-Kreaturen, die so dick sind, sind Gold wert. Mhm. Allein um eben diese Grindy-Games ein bisschen aufzulockern, indem man einfach sagt, okay, ich habe jetzt einfach die dickere Kreatur, ich greife damit an. Trade mal. Mhm, das ist schon wahr. Und dann auch noch mit Menace. Das ist einfach Wahnsinn. Genau, da kommen wir jetzt auch noch zur dritten gespoilerten Meld-Karte oder den Meld-Karten. Oh ja. Und ja, also das ist ja absolut gestört. Also die eine ist ganz okay, die andere ist nur noch gestört und gemeldet sind sie einfach nur komplett, also keine Ahnung. Das ist eine Karte, da würde ich fast sagen, was haben sie sich dabei gedacht? Vor allem bei der einen. Okay, also, fangen wir erstmal an, bevor du dein Rant loslässt. Okay. Fangen wir an. Bruna, The Fading Light, ein Angel Horror, Legendary Creature, für 7 Mana, 2 davon weiß, eine 5-7. Wenn man sie castet, also ein Cast-Trigger, wie es von Eldrazi so typisch ist, von Titanen zum Beispiel. Nein, nicht Emrakul. Also wenn man sie castet, darf man einen Target Angel oder Human vom Friedhof zurück aufs Battlefield holen. Ja. Das ist schon mal ein sehr starker Trigger. Ist das nicht irgendwie ein bisschen, ich sag mal, suspicious? Ein Cast-Trigger auf einem Engel? Ja, das sehen wir gleich. Was ist denn da los? Was ist da nur los? Das sehen wir gleich. Und selber ist sie, wie gesagt, 5-7 mit Flying und Vigilance. Also für 7 Mana eigentlich recht solide. Vor allem mit dem Trigger, mit dem Cast-Trigger, der sehr stark sein kann. Also kann sich einfach irgendeinen Angel oder Human aus dem Friedhof zurückholen. Ist an nichts begrenzt. Damit könnte man sich zum Beispiel die andere zurückholen, falls sie gestorben ist. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Kommentar zu der. Es freut mich, dass diese Karte jetzt erstmal so von vornherein einfach existiert. Denn wie wir ja schon in unserem Shadows over Innistrad Draft-Archetypen-Review gesagt haben, Blue-White Flyers als Archetyp hat keine Karte, die so wirklich ein Finisher ist, mit der man das Game beenden kann, sondern lauter halt nur so kleine Flyer und sowas. Und Bruna als 7-Mana 5-7 Flying Vigilance zusammen noch mit dem Trigger da, das ist endlich der Finisher im Endeffekt, den dieses Deck gesucht hat. Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht mal so drüber nachgedacht. Ja, auf jeden Fall. Also, sie ist schwierig zu spielen, weil sie einfach 7 Mana kostet. Aber sie ist ein garantierter Trigger, weil sie vom Cast her triggert. Und wenn sie dann durchkommt, eine 5-7 Flying Vigilance ist auf jeden Fall mächtig. Mhm. Also, das muss man erstmal aufhalten. Stirbt nicht an Language, stirbt nicht an Grasp. Also man muss sie schon mit Direct Removal entfernen. Jetzt kommt, also und sie ist selber rare. Die nächste ist aber Mythic. Oh ja. Und ja, das ist wirklich schon allein die Karte, denke ich mir, was haben sie sich dabei gedacht? Ah, Entschuldigung. 4 Mana, 2 davon weiß. Legendary Creature, Angel Horror, also eine Schwester von ihr, ja, sag ich mal. Also eine Kampfschwester. 4-3, Flying, First Strike, Lifelink. Also allein das ist schon brutal für 4 Mana. Würde ich nicht nein sagen, nee. Und jetzt kommt's noch. Am Anfang des End-Steps, also diese Melt-Trigger variieren immer, wann sie triggern. Am Anfang von unserem End-Step, wenn man eben beide wieder kontrolliert, exilt man sie und bringt sie gemeldet wieder zurück. Und was dabei rauskommt, ja, jetzt ist wieder Emrakul dran. Ja, Brizella, Voice of Nightmares, also eine Mischung aus Bruna und Gisella, Brizella. Ja. Voice of Nightmares ist eine Eldrazi Angel und das Artwork, muss ich sagen, ist echt cool. Also das schaut echt pornös aus, würde ich mal sagen. Mhm. Selber wieder Legendary Creature, 9-10, Flying, First Strike, Vigilance, Lifelink. Also das ist allein schon ein Game Finisher. Ja, absolut. Sehr schwer zu removen, außer mit Direct Removal. Aber jetzt kommt der Clou. Mit welchem Direct Removal? Wenn der zweite Effekt sagt, dein Gegner kann keine Spells mehr casten mit CMC 3 oder weniger. Ja, und das meiste Removal, was wir in Standard so sehen, ist 2 oder 3 Mana. Ja, also da gibt's zum Beispiel, wie heißt nochmal diese Falle? Stasis nur schlechter. Isolation Zone, ja. Ja, also das ist praktisch die schlechtere Version von Stasis Snare und das spielt keiner im Main Deck oder im Sideboard. Also ja, das, klar. Das ist, warum sollte man das tun, wenn Stasis Snare besser ist? Ja, also sagen wir es mal so, sollte diese Karte aus irgendwelchen Gründen tatsächlich Standard Play sehen und auch noch dominierend sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sowas wie Isolation Zone als letzte Rettung dagegen tatsächlich im Sideboard packt. Mhm. Aber an sich eher unwahrscheinlich, denn an sich schützt sie sich dann doch nicht effektiv. Also klar, mit diesem dieser Restriction von CMC 3 oder weniger kann nicht gecastet werden, schützt sie sich nicht. Aber sie kann immer noch geblockt werden, auch wenn sie First Strike hat. Man kann dadurch, dass sie Flying ist, Clipwings kann man auch nicht mehr machen. Richtig. Ist auch zu wenig. Okay, ich nehme es ein bisschen zurück. Sie schützt sich schon ein bisschen selbst. Also sie schützt sich verdammt gut, sagen wir es mal so. Ja, aber man muss einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, viel machen, um sie drauf zu kriegen. Ja. Man kann einfach sehr leicht einfach, also dadurch, dass dieser Trigger auf den Stack kommt, dieser Melt-Trigger, kann man sehr viel machen, um das zu verhindern, dass sie verschmelzen. Jo. Zum Beispiel, man sagt, okay, ich snack dir eine weg, bevor sie melden, mit Grasp of Darkness. Oder während sie im Exile sind, mache ich irgendwas mit denen, was sie wieder irgendwie rausholt aus dem Exile. Processing halt, von den Eldrazi zum Beispiel. Genau, also man kann doch eine Menge machen, was das countern kann. Bei der natürlich ein bisschen schwieriger, durch ihre Seltenheit einfach, dadurch, dass sie natürlich irgendwo sau stark sein muss. Aber ja, wie gesagt, man muss sau viel machen. Es sind wieder 2 Karten, die zu einer werden. Man verliert einfach ja, nicht wahrscheinlich, aber man verliert einfach zu viel, wenn sie dann stirbt. Mhm. Wenn sie stirbt. Ja, also, ja. Wenn man sie rauskriegt, ist es nice und es gibt fast nichts, was sie aufhalten kann. Es gibt halt eben so ein paar Board-Wipes, zum Beispiel eben aus Shadows over Innistrad, Descend Upon the Sinful oder halt Planar Outburst, was relativ beliebt ist. Aber es ist halt irgendwie auch nicht so cool, wenn du ein Planar Outburst nur auf die casten musst, sozusagen. Ja, aber das wäre halt in dem Sinne, es wird dich retten, wenn du das machst. Ja, absolut. Das auf jeden Fall. Ist, man muss halt einfach einen sauren Apfel beißen in dem Fall. Aber erstmal muss man Planar Outburst auf der Hand haben. Entweder man topdeckt es, was wirklich ein Wunder wäre. Ja. Oder man hat es schon auf der Hand und man wartet einfach nur, dass der die meldet. Ja, also schwierig. Absolut. Also sie ist stark, definitiv. Aber für Standard-Play wahrscheinlich doch ein bisschen zu schwach. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, wir haben uns ja die Spoiler angeschaut natürlich, dass Weiß in diesem Zyklus noch einfach dominierend sein wird. Also absolut dominierend. Da werden wir jetzt noch ein paar Karten anschauen, wo wir sehen werden, das ist absolut gestört, wie Weiß da unterstützt wird. Also wenn dafür das Zombie-Sub-Theme nichts mehr kommt, starkes, oder ich für mein Sub-Theme meine Vampire nichts mehr bekomme, wüsste ich nicht, wie man Weiß aufhalten soll noch. Es ist schwer. Um nochmal kurz zu der Karte zurückzukommen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie als Finisher gespielt wird, wäre zum Beispiel in White-Black Control, falls sich das noch hält. Denn wenn du Ever After benutzt, dann kannst du ja zwei Kreaturen aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Das heißt, was du zum Beispiel machen kannst, ich meine, Everson wird ja auch gerne gespielt. Und man kann auch Everson mit Bruna zurückholen. Das heißt, du castest Ever After für 6 Mana, hast, sagen wir, von irgendwo schon Everson im Friedhof und halt die beiden jeweils, weil es einfach beim ersten Mal melden nicht geklappt hat. Dann bringst du die beiden wieder, kriegst von Brunas Cast-Trigger noch Everson zurück und in deinem Endstep werden die gemeldet. Das stimmt. Also, ja. Also, ja, wie schon gesagt, falls sich White-Black-Control hält, könnte stark sein, wird wahrscheinlich auch stark sein. Wir müssen halt noch schauen, was noch für Spoiler kommen. Vor allem für Schwarz, da bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. Und auf die neue Liliana natürlich. Die wurde leider noch nicht gespoilert. Oh ja. Aber ich glaube, das heben die sich noch ein bisschen auf. Wahrscheinlich. So, richtige Bombe noch. Ja, das wird irgendwie wahrscheinlich noch mit irgendeinem Story-Spoiler zusammenhängen. Ja, auf jeden Fall, weil man sieht ja, wenn man sich den Trailer angeschaut hat, Liliana kämpft ja aktiv gegen Emrakul persönlich. Ja. Mit ihrer Zombie-Armee. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon eher gegen Ende kommt. Weil Emrakul wurde als erster gespoilert. Also wirklich das allererste Karte. Und gegen Ende noch Liliana. Ja. Vielleicht kommen wir diesmal ohne Jace und seine komische Bande aus... Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Jace tut sich doch auch schon wieder rum auf Innistrad. Ich meine, der ist zwar eher so ein lustiger Detektiv und rollt mit Tamio rum und löst irgendwelche Rätsel oder halt eben nicht. Ja, Clues Blues, falls wer das noch kennt. Ja, aber ja, also Jace ist da, aber ich bin mir recht sicher, dass wir jetzt keinen irgendwie neuen Jace oder so sehen werden. Nee, das auf keinen Fall. Also dafür haben wir ja noch den alten. Ja. Ich weiß nicht, warum man in einem Block in zwei aufeinanderfolgenden Sets denselben Planeswalker nochmal bringen sollte. Naja, auf jeden Fall, das ist die dritte Meldkarte. Vielleicht kommen noch mehr. Es werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Ich meine gelesen zu haben, dass das tatsächlich alle sind in diesem okay, Set. Okay. Also nur diese drei. Ja, wie viele Karten hat denn das Set nochmal? Es ist ein kleines Set mit 205 Karten. Oh, okay. Ja, wenn man da noch rausrechnet, die ganzen Länder plus minus die Artefakte und den anderen Schrott, den keiner braucht. Ja, okay, ja, es kann schon sein, dass das nur die Karten sind. Genau. Dann würde ich mal sagen, machen wir gleich mit der nächsten Mechanik weiter, die neu kommt in Eldritch Moon. Und das ist Emerge. Ist eine relativ interessante Mechanik, meiner Meinung nach. Nämlich funktioniert die so. Also man hat erstmal Kreaturen mit einem relativ hohen CMC, die für diesen CMC relativ schlechte Stats haben oder es halt einfach nicht wert sind. Das gespoilerte Beispiel war der Ratchet Griff. Eine 7-Mana 3-4, wenn man sie castet, dann darf man eine Karte ziehen und fliegen kann sie auch noch. Ist jetzt nicht wirklich umwerfend, will man eigentlich nie haben, 7 Mana für sowas, was soll das? Hat dann aber noch Emerge-Kosten für 5 und ein blaues. Und Emerge funktioniert folgendermaßen. Wenn man die Karte castet, kann man noch eine Kreatur opfern und die Emerge-Kosten zahlen statt den normalen. Aber von den Emerge-Kosten werden dann auch noch die CMC-Kosten der geopferten Kreatur abgezogen. Und jetzt muss man sich mal zusammenfassen, einfach nur um sich mal klar zu machen, wie stark Emerge eigentlich ist. Nehmen wir mal an, wir wollen diese Karte für Emerge casten. Das sind erstmal 6 Mana-Kosten. Wir opfern der Kreatur auch mit CMC 1 irgendwas Kleines und schon castet man für 5 Mana eine 3-4 fliegend, wo man eine Karte ziehen darf. Ist immer noch nicht besonders gut, aber macht es auf jeden Fall schon besser. Mhm. Und jetzt stellt euch mal vor, wir opfern irgendwas mit 3 oder 4 CMC, was wir einfach nicht mehr brauchen oder einfach besser getradet wird dadurch. Und schon castet man sowas für 2 oder 3 Mana. Und das dreht dann wieder den Value um. Ja. Vor allem, was ich an der selbst mag, ist, dass man halt nicht diese strikte Card-Disadvantage bekommt, dadurch, dass man was opfert, weil man ja dann auch noch eine Karte danach zieht. Ja, das stimmt. Also man, ja, das stimmt. Auch wenn man praktisch, das ist wieder so eine kleine Schwachstelle bei sowas. Man castet es, opfert eine Kreatur und dann wird der Cast gecountert. Man verliert beide, aber der Cast-Trigger ist wenigstens noch da gewesen. Also immer in etwas. Immer in etwas, ja. Ist auch sehr interessant, dass dieser Cast-Trigger jetzt in Eldritch Moon einfach auf auch die kleinen Eldrazi überspringt und nicht nur auf die Titanen. Mhm. Oder eben auf große Eldrazi-Viecher wie eben der Worldbreaker. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Und die Art und Weise, wie sie Eldrazi dieses Mal gemacht haben, ist halt auch echt cool. Zum Beispiel, also jetzt so mal von der Story her gesehen, erkläre ich mal kurz, was hinter Emerge als Mechanik steht. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Also Emrakuls Einfluss auf Innistrad ist spürbar und merkbar. Und dann, als sie ankommt, ist halt sozusagen alles einfach nur noch verrückt. Und Kreaturen und Menschen, die davor normal waren, werden jetzt sozusagen von den Eldrazi von innen heraus konsumiert. Also in dem Artikel selbst zu den Mechaniken gibt es da ein Beispiel mit Dawngriff, auch einer neuen Karte, einfach eine 3 Mana, eins davon weiß, 2-2 fliegend. Und der Ratchet Griff ist halt eben das, was mit dem Dawngriff passiert ist, nachdem er diese Eldrazi-Transformation durchlaufen hat. Genau, also das ist einfach auch vom Artwork und vom Flavor einfach perfekt übernommen, meiner Meinung nach. Und ja, also als Beispiel, man opfert einfach den Dawngriff, eine 2-2 fliegend, 3 CMC weniger und schon hat man für 3 Mana, also die gleichen Kosten wie für den Dawngriff im Grunde genommen, einen stärkeren Dawngriff mit einem Cast-Trigger, wo man eine Karte ziehen darf. Jo. Also ja, also beide kommen im Bereich, also ich kann mir vorstellen, dass noch sehr starke Rares kommen oder einfach saustarke Karten mit Emerge, weil ansonsten ist das dann doch eine zu schwache Mechanik. Meiner Meinung nach. Also ich hoffe auch, dass es da ein paar Kreaturen gibt, die halt einen coolen Payoff haben. Es würde mich freuen, wenn es zum Beispiel für Emerge auch eine gute Rare oder Mythic gäbe, die dann unter Umständen sogar Modern spielbar wäre oder so. Ja, also was ich mir vielleicht vorstellen kann, ich weiß nicht, ob es dann zu stark ist, eine Emerge-Karte, die einfach sagt, sie kann nicht gecountert werden. Also praktisch ihren Emerge schützt. Das wäre auch interessant, ja. Eine andere Sache, die man hier noch erwähnen kann, die mich freut, jetzt so zwischen den zwei Karten, ist, dass wir einen weißen Flyer haben und wir haben die Emerge-Kosten von dem Ratchet Griff in Blau. Das heißt, es ist mehr oder minder bestätigt, dass wir in Blau-Weiß wieder irgendeinen Flying-Archetypen haben werden. Oh ja, wenn du es erwähnst, das fällt mir jetzt auch auf. Ja, auf jeden Fall. Und das ist wieder, was mich an Wizards fasziniert. Sie können ihre Draft-Formate ziemlich gut balancen, finde ich. Also vor allem in sich. Ich habe noch nie ein Set gesehen, wo ich mir denke, okay, das macht an sich nicht wirklich Spaß zu draften. Es ist halt nach der Zeit ein bisschen ausgelutscht, wenn man zu oft draftet, aber das ist normal, das ist einfach die Ermüdungserscheinung. Ja, klar. Aber an sich, jedes Set, jeden Block konnte man gut draften. Selbst die Eternal Masters haben wir ja, klar, uns angeschaut. Da sind einfach Archetypen drin, die also, wie schon erwähnt in dem Cast, der Power-Level an sich ist schon sau hoch und selbst die schwächsten Archetypen kann man noch irgendwie stark machen. Jo. Also, sehr gut ausbalanciert, meiner Meinung nach. Ja, das ist schon alles zu der Mechanik. Kommen wir zur nächsten, die gespoilert wurde. Escalate. Spielt sich ungefähr wie Entwine. Ist eine alte Mechanik, die besagt, sagen wir mal, die Karte hat zwei Effekte und kostet zwei Mana. Entwine sagt, zahl nochmal zwei drauf, dann kannst du beide aktivieren. Escalate ist praktisch, ja, die Eskalation von Entwine. Kann man so sagen. Kann man, ist einfach so. Da haben wir auch ein Beispiel, einfach damit wir es gleich erkennen können. Burrowed Malevolence ist auch eine neue Karte. Ein schwarzes Mana, instant. Choose one or both. Target Creature gets +1/+1 until end of turn. Oder Target Creature gets -1/-1 until end of turn. Escalate besagt, also hier in dem Fall Escalate 2. Falls man noch einen Effekt aktivieren will, muss man zwei mehr zahlen. Ja. Ist ein blödes Beispiel mit der Karte ein bisschen, weil die nur zwei Effekte hat. Es gibt aber eine weiße Karte, die gespoilert wurde, die hat drei Effekte. Genau, das war, ich glaube, die hat fast den gleichen Namen, nämlich Borrowed Benevolence. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das... Blessed Alliance. Alliance, genau. Zwei Mana, ein Weiß, davon ist ein Instant. Escalate 2, das heißt für jeden weiteren Effekt, den man aktivieren will, nochmal zwei mehr. Und die Effekte sind entweder Target Player gains 4 life oder untap up to 2 target creatures oder target opponent sacrifice an attacking creature. Meiner Meinung nach für Weiß, also zum Beispiel für Red-White Humans, ein saustarker Combo-Trick. Hm. Weil man kann im Grunde genommen, sagen wir mal, wir haben angegriffen im vorigen Zug mit unseren Kreaturen und stehen offen. Und der Gegner denkt, okay, dem zeige ich es jetzt, dem haue ich jetzt ordentlich eins auf die Mütze. Greift an und dann zahlen wir einfach für 4 Mana Blessed Alliance, sagen, okay, ich enttappe 2 Kreaturen von mir und du musst erstmal eine opfern. Und dann ist er erstmal, muss er erstmal schauen, okay, verdammt, jetzt kann er doch wieder blocken. Und jetzt kann er doch besser blocken, als ich gedacht habe. Ja. Target Player Gains 4 Life, gut. Ich glaube, das ist einfach nur... Ich glaube, denen ist die Idee ausgegangen für die Karte. Oder wollten sie einfach nicht zu stark machen? Ja, die Sache bei der Karte ist halt die, wenn man jeden einzelnen Modus betrachtet, dann ist jeder von denen jetzt nicht besonders stark. Also Gains 4 Life ist nix. Sowas will man in Limited eigentlich überhaupt nicht. Eine Karte, die nur das macht. Untap up to 2 Target Creatures ist... nicht gut, aber gerade noch okay. Und Target Opponent Sacrifices an Attacking Creature ist auch okay, aber jetzt nicht so umwerfend. Wir haben schon einige Karten gesehen, die das für 2 Mana Instant Speed machen. Ja, auf jeden Fall. Das extrem Starke bei dieser Karte ist halt, dass du erstmal 3 verschiedene Modi auf einer Karte hast. Das heißt, es ist extrem flexibel. Und eben, wenn du mehr Mana zahlst, kannst du noch mehr mit der Karte machen. Diese beiden Faktoren kombiniert machen das halt meiner Meinung nach wahrscheinlich zu einer der stärkeren weißen Karten in Limited. Auf jeden Fall. Also, wie schon gesagt, Weiß wird dominieren. Das ist einfach eine saustarke Farbe in diesem Set oder in diesem Block allgemein. Mhm. Und wenn wir uns mal das Artwork anschauen, das ist mir gerade eben aufgefallen, dass dahinter ist ein Spirit. Stimmt, ja. Und das habe ich eigentlich bemängelt bei den Spoilern, dass mir so ein bisschen der Spirit-Support fehlt, der in Innistrad angefangen wurde. Und ja, ich hoffe einfach mal, da kommt noch was. Das hoffe ich auch. Ja, genau. Haben wir noch weitere Karten, die gespoilert wurden mit Escalate? Nee, ich glaube, das waren die einzigen beiden. Genau, aber da muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Es ist einfach eine verbesserte Version von Entwine. Man zahlt mehr, kann mehr Modi aktivieren, ist sauflexibel, kann den Gegner damit einfach überraschen oder einfach aussuchen, was man gerade braucht. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch eine Rare kommt, die ziemlich stark wird. Das wäre cool. Und was ich mir auch denke, dadurch, dass im Kaladesh-Set oder im Block Dragons und Origins rausfliegen werden, eben die Commands fehlen, die saustark waren oder endlich. Sind. Endlich. Und die praktisch so wahrscheinlich so ein bisschen das abfangen sollen, dass nicht zu starker Power-Abfall ist. Das könnte sein, ja. Was ich mir auch tatsächlich vorstellen könnte, wäre... so eine blaue Escalate-Karte, die ein bisschen vergleichbar ist mit Cryptic Command. Weil Cryptic Command ist ja im Endeffekt so die blaue Control-Karte für Modern. Also 4 Mana, 3 davon blau. Instant, man kann einen Spell countern, man kann... im Endeffekt kann man alles machen, was blau möchte. Man kann eine Karte ziehen, man kann Sachen tappen. Und ich glaube, bouncen konnte man auch was. Und man kann halt 2 davon auswählen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man eine Escalate-Karte drucken könnte für 1 und ein blaues, die das gleiche macht. und halt dann auch wieder Escalate hat für 2 Mana mehr pro Ding, das man auswählen will. Stimmt, also so ein Cryptic Command Reprint nur mit Escalate. Ja. Das wäre saftig eigentlich. Das wäre sausaftig. Und da könnte Blau auch mal wieder ein bisschen stärker werden eigentlich. Oh ja. Wenn man sowas drin hat. Auf jeden Fall. Und das ist dann wieder, ja, da kommt dann, ja, mein Erzfeind, der Reflector Mage. Weiß-Blau, bounced. Und dadurch das Cryptic Command rein theoretisch auch bounced. Jesus Christus. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das waren jetzt dann auch alle Mechaniken, die gespoilert wurden. Haben wir ja, sonst gut. noch irgendwas? Also, wenn man es als eine Mechanik sehen will, Double-Faced Cards, so wie man sie üblicherweise kennt, kommen natürlich auch wieder. Da haben wir auch einen ganz netten Spoiler, nämlich Cryptolith Fragment. Ist im Endeffekt ein 3-Mana-Mana-Rock, der ein Mana von irgendeiner Farbe machen kann, kommt getappt ins Spiel, also nicht so effizient. Mana Rocks haben sie leider in den letzten Jahren echt immer schlechter gemacht. Was er auch noch sagt, ist, dass wenn man das macht, verliert halt jeder Gegner einen Life. Jeder Spieler. Jeder Spieler, also genau. Wir selber verlieren auch einen. Aber das ist eigentlich wichtig für diese Karte. Ja. Denn der zweite Effekt ist natürlich, um sie zu flippen. Am Anfang von einem eigenen Upkeep, wenn jeder Spieler 10 oder weniger Leben hat, darf man sie flippen. Mhm. Und daraus wird dann Aurora of Emrakul. Schon wieder Emrakul. Auf jeden Fall eine 1-4 Eldrazi Reflection mit Flying und Death Touch. Schon mal sehr solide. Also eine fliegende Death Touch, die auch noch gute Toughness hat. Und immer wenn diese Karte angreift, verliert jeder Gegner 3 Leben. Mhm. Also ist so Ticking Time Bomb. Und das ist vom Flavor her auch wieder sau cool. Ich meine, das ist ja im Endeffekt einfach nur so, es sagt, dass selbst wenn man nur das Abbild von Emrakul sieht, verliert man einfach schon den Verstand. Richtig. Oh ja, das habe ich auch in irgendeinem Forum gelesen. Sie haben dieses Lovecraft, also dieses Cthulhu-Theme, ziemlich gut eingefangen. Oh, und ja. Es passt ja auch super, weil Emrakul irgendwelche überdimensionalen Viecher in, ja, sagen wir mal, in so einer, wie heißt es, viktorianischen Stadt? Ja, ja, total. Sowas. Ja, also ziemlich gut getroffen, gut umgesetzt und wie gesagt, flavormäßig finde ich dieses Set oder diesen Block einfach schon saugut. Ja, es ist halt schön, weil sie haben Innistrad genommen, was eine Plane war, die halt eben diesen Gothic-Horror mit diesem viktorianischen Zeug und so weiter hatte und sie haben es tatsächlich weiterentwickelt. Und selbst wenn viele Leute nicht froh waren, als herauskam, dass es tatsächlich Emrakul ist, muss man schon sagen, also das, was man bis jetzt von den Karten sieht, von den Spoilern, ist eine extrem gute, ja, ein extrem guter Übergang einfach von diesem Gothic Horror zu tatsächlichem Cosmic Horror. Ja, und vor allem, man muss auch dazu sagen, also diese ganzen Hater und Whiner, kann ich nur einfach mal sagen, ihr habt einfach keine Ahnung, was gutes Storywriting ist. Weil nur, weil ein Plot-Twist oder ein einfach ein weiterer Plot vorhersehbar ist, heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Richtig. Und das, man muss einfach sehen, okay, auf Zendikar war Emrakul nicht da. Also, es kann ja nicht sein, wenn einfach die wieder rausgelassen werden, die Titanen, dass einer von den 3 einfach fehlt. Ja, klar. Der kann auch nicht einfach verschwunden sein. Natürlich ist er nicht verschwunden, denn Nahiri hat ihn gerufen. Also, die hat gemerkt, so, okay, die 3 Titanen wurden freigelassen. Ich schnapp mir einfach mal einen davon. Ja, richtig. Und das ist einfach eine gute Weitsicht, das so zu planen, dass er sich natürlich den rauspickt, der für ihn nicht halt am besten passt, nämlich Emrakul. Weil, hätte sie sich jetzt Kozilek hergeholt. Das wäre voll blöd gewesen. Also, einfach nur. Was soll das bringen? Was soll Kozilek? Der verschlingt einfach ganz Innistrad und dann ist Schluss. Ja. Dann toll. Nice story. Nice story. Oder eben Ulamog. Ulamog Ceaseless Hunger. Der Typ frisst einfach nur. Toll. Dann frisst er einfach die ganzen Vampire und Werwölfe. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich meine, also wahrscheinlich die meisten Leute, denen es nicht gefällt, denen gefällt es halt nicht, weil es sozusagen immer noch oder wieder Eldrazi, das wird auch langsam langweilig, aber ich glaube, haben wir das nicht irgendwo schon mal erwähnt, es ist nicht einfach nur wieder Eldrazi, es ist ganz anders, als Eldrazi bis jetzt waren. Ja, das ist vor allem neu entwickelt, dadurch, dass Eldrazi jetzt, vor allem, dass Emrakul mal gezeigt wird, was er wirklich kann, nämlich einfach alles zerstören und alles einfach irgendwie komisch machen. Das ist ein guter Flavor, meiner Meinung nach. Total. Und Ja, das sind ja keine üblichen Eldrazi, wie man sie aus Zendikar kennt, die einfach sagen, ja, hier ingest, exile mal und keine Ahnung, ich bin dick und stark und hau dir einfach einen aufs Maul. Nee, diese Eldrazi hier sind bisschen kleiner, meiner Meinung nach, und mehr Mechanik einfach. Und viel mehr Flavor. Ja, genau. Ich meine, die Dinger stecken einfach wörtlich in den Leuten drin. Ja, statt dass sie einfach durch die Leute durchgehen, wie eben mit den anderen zwei Titanen. Ja. Also, wie gesagt, also meine Meinung, auch deine Meinung anscheinend. Ich finde, das ist gutes Storywriting. Absolut. Haben sie gut durchdacht, sehr gut weit gedacht. Und ja, und ich finde auch, wenn man sich das nächste Set anschaut, Kaladesh, dann ist abgeschlossen. Also, dann ist erstmal mit Eldrazi auch abgeschlossen. Ja, klar. Alle drei Titanen sind besiegt. Also, natürlich wird Emrakul besiegt und einfach nur wieder verschlossen. Ich meine, sonst. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich fände es schön, wenn sie tatsächlich einfach sagen, ja gut, das ist Innistrad, die Leute haben eh schon genug Stress gehabt. Emrakul kommt und sie können einfach nichts mehr dagegen tun. Ich meine, klar, es wird diesen epischen Fight zwischen Liliana und Emrakul geben und wahrscheinlich wird Liliana dabei nicht draufgehen oder so, aber es würde mich freuen, wenn es halt wirklich so ist, dass sie tatsächlich mal die Plane einfach nicht retten können. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, mit diesem Set ist Eldrazi erstmal abgeschlossen. Wir kommen auf Kaladesh, einen neuen Plane, mit neuen Mechaniken, neuen Viechern. Und dadurch, dass, das ist mir letztens aufgefallen, dadurch, dass Origins mit Kaladesh rausrotiert, und in Origins waren ziemlich starke Artefakte drin einfach, auch allein schon der Hangerback Walker oder Pier und Pia, Kiranala. genau, was auch einfach sau stark war, die fliegen raus. Und er Ja. macht einfach komplett einmal Platz für alle neuen Sachen aus Kaladesh. Und es ist schon bestätigt, dass Jace nicht der Protagonist in Kaladesh sein wird. Oh Jesus, Dankeschön. Dankeschön. Aber natürlich, wer wird der Protagonist dort sein? Chandra. Natürlich, das ist ihr Plane. Vielleicht trifft sie auch ihre Eltern wieder. Oh, Ja. wie romantisch. Egal, machen wir weiter. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu weit abgeschweift. Ja, das passt schon. Genau, wir haben jetzt die Mechaniken alle erklärt, die gespoilert wurden. Ich denke, das dürften auch alle sein. Ich weiß nicht, warum da noch mehr kommen sollten. Ja. Genau, ich denke mal, wir können jetzt einfach uns mal ein paar Karten anschauen. Nochmal ein paar andere, die gespoilert wurden. Ein bisschen was dazu erzählen, was es vielleicht für Standard ausmacht. Wie sie gespielt werden könnten. Welche Decks davon profitieren werden. Schon mal ein kleiner Spoiler, weiß-grün natürlich. Also ich glaube nicht, dass Humans schwächer wird oder besiegbar wird. Ich glaube eher, dass die noch stärker werden einfach. Vermutlich Vor oder allem, flexibler auf jeden Fall. ja, vor allem können wir gleich zu der einen Karte gehen, Talia. Oh ja, Talia ist nice. Das ist einfach nur krank. Also ist eine 3 Mana, eins davon weiß, 3-2 mit First Strike. First Strike, klar, hat auch schon die erste Talia. Und wie man es von der ersten auch kennt, die macht ja gerne irgendwie so, ich sag mal, Resource Denial. Das macht die hier auch wieder. Nämlich sagt sie, dass Kreaturen und Non-Basic Lands, die die Gegner kontrollieren, erstmal getappt aufs Spielfeld kommen. Ja, also das verlangsamt den Gegner noch. Also nehmen wir mal an, wir nehmen die Talia, stecken sie ins Green-White-Humans Deck. So, wir verlangsamen den Gegner noch weiter, wenn sie aufs Spielfeld kommt. Sie ist einfach eine saustarke Bedrohung mit 3 Mana, 3-2 First Strike, die noch mit Always Watching noch dicker wird, noch Vigilance bekommt. Also dann ist sie noch ein Human, profitiert komplett von jeglichen Sachen, die Humans noch eben haben. Wie zum Beispiel. Das waren dann noch, Talias Lieutenant. ja, genau, ihr eigener Lieutenant, der sie noch bufft, dann noch selber gebufft wird, wenn sie noch aufs Spielfeld kommt und dieser Teufelskreis. Zum Glück ist das eine Legendary Creature, das heißt, man kann nur Oh eine ja. davon auf dem Feld haben. Zum Glück. Sonst wäre das ja nur noch absolut gestört. Aber trotzdem, also saustarke Karte. Rare, natürlich rare. Ja, Mythic. Ja, gut, man muss halt noch gestehen, für Mythic hat es nicht ganz gereicht. Dafür ist sie dann doch zu schwach. Man hätte vielleicht den zweiten Effekt noch stärker machen müssen. Nee, ich denke, die passt einfach genau so, weil ich meine, letztendlich ist die ja auch nur ein Mensch, wenn man so möchte. Ja, und so starker noch dazu. Auf jeden Fall. Genau. Können wir gleich mal weitermachen? Was haben wir denn noch in Weiß? Oder willst du die Farbe ändern? Oder sollen wir in Weiß bleiben? Ich würde sagen, gehen wir einfach random durch. Das passt Okay, schon. gehen wir random durch. Passt gut zum Thema von dem Set. Und dann machen wir mal gleich weiter mit einer blauen Rare. Auch wieder 3 Mana, eins davon blau. Coax from the Blind Eternities. Ja, ist im Endeffekt ein Wish für Eldrazi. Nämlich darf man eine Eldrazi-Karte, die man besitzt, von außerhalb des Spiels nehmen und... oder im Exile. Oder im Exile, genau. Die darf man revealen und sie dann in seine Hand nehmen. Das ist insofern cool, weil man eben im Endeffekt tutern kann, und zwar nicht nur für Karten, die man im Deck hat, sondern auch für Karten außerhalb. Konkret, wenn man jetzt irgendwie bei einem Grand Prix oder so ist, wird es so aussehen, dass man die Karte aus seinem Sideboard nehmen muss. Genau, also klar, für Turniere muss das irgendwo restricted sein. Man kann nicht einfach irgendwie seinen ganzen Koffer voll mit Karten mitnehmen und sagen, hey, das ist außerhalb des Spiels. Muss ja irgendwo fair bleiben. Für Kitchen Table Magic würde ich sagen, da sind auch die Regeln so, man muss diese Karte einfach nur besitzen. Das heißt, man castet sie, sagt, hey, Moment, ich gehe schnell ins Zimmer, holt die, schmeißt sie aufs Feld, gilt. Ja. Außer der Freund mag das nicht und verkloppt einen dafür. Ja, also... Aber ja, grundsätzlich für Turniere, klar, gilt nur das Sideboard. Was es aber nicht schlechter macht, denn man kann auch sagen, okay, ich mache Platz in meinem Main-Deck, hau die starken Eldrazis einfach ins Sideboard, ja, pack dafür was anderes rein, hab wie gesagt Platz gemacht für diese Karten und hol sie mir einfach aus dem Sideboard aufs Feld oder eben auf die Hand. Jo, also ich kann mir vorstellen, es gibt zum Beispiel Mono-Blau Tron in Modern und ich kann mir vorstellen, dass das zumindest die Karte einmal spielen könnte, noch mit einem Emrakul im Sideboard oder einem Ulamog. Auf jeden Fall. Ich habe auch viele Diskussionen im Forum gelesen, dass Emrakul dann doch zu schwach ist für diesen Tutor und Ulamog dann viel wertvoller. Aber das sind Präferenzen und das muss ich auch noch erst zeigen, ob Emrakul wirklich so schwach ist, wie viele schreiben. Also in Standard, denke ich, ist er schon stark, aber in Modern ist, denke ich, Ulamog doch ein bisschen besser. Ja, genau. Das war die Karte. Ist einfach ein 3-Mana-Tutor, ein besonderer Tutor. Cool gemacht. Ja. Oh ja, jetzt kommen wir zu einer Karte, wo viele Leute eigentlich jahrelang drum gebettelt haben, dass es endlich mal sowas kommt. Ein Legendary Werewolf. Ja. Er ist endlich da. Ulrich of the Krellen Horde. 5 Mana, rot-grün, typisch für Werwölfe. 4-4. Und jetzt kommen die ganzen Effekte. Natürlich ist er Mythic und da muss er natürlich einiges drauf haben dafür. Wenn diese Kreatur das Spielfeld betritt oder sie zurückflippt auf diesen Zustand, gibt er irgendeiner Kreatur +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Also wahrscheinlich auch noch sich selbst. Ja, klar. Wenn man... okay, machen wir die Karte erstmal weiter. Die Combo erzähle ich gleich. Klar, normaler Flip-Trigger. Wenn nichts gecastet wurde, darf er flippen. Und immer wenn Ulrich transformiert zu Ulrich Uncontested Alpha, darf Ulrich gegen eine Kreatur kämpfen, die man nicht kontrolliert. Also einfach einen Kampf erzwingen. Sie selber ist 6-6, also schon mal sehr solide. Und jetzt kommt die Combo, auf die ich hinaus will. Der Gaia Reach Bandit. Wenn er selber schon geflippt ist, besagt er ja, dass man jegliche Werwölfe, die aufs Spielfeld kommen, gleich flippen darf. Jo. So, jetzt nehmen wir an, wir haben den Gaia Reach Bandit auf dem Feld geflippt. Wir spielen Ulrich. Er kommt aufs Feld, gibt sich selber +4/+4, flippt zu seiner 6-6. Dadurch, dass es natürlich dieselbe Karte ist, bleiben diese +4/+4. Ja. Er ist eine 10-10, die einen Kampf erzwingt. Stimmt. Das habe ich noch gar nicht bemerkt, weil ich dachte immer, dass Gaia Reach Bandit halt sagt, dass die Sachen dann schon transformiert aufs Spiel kommen. Aber... nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall eine spielbare Combo. Saustarker Direct Removal. Dadurch, dass man einfach sagt, ja, meine 10-10 kämpft jetzt einfach mal gegen dein kleines Viech da. Weißt du, was der Kerl absolut verdreschen kann? Hä? Den Eldrazi-Engel. Stimmt, der hat First Strike, aber das juckt ihn nicht. Ja. Oha, das habe ich jetzt... Stimmt, der kann eigentlich mit seinen 10-10, wenn er so reinkommt, eigentlich alles verdreschen. Ja, also Emrakul kriegt er nicht ganz, aber... Dann geben wir ihm noch einen Combat-Trick. Ja, richtig. Also dann hauen wir ihm noch irgendwas, weil es sind nur 5 Mana, die wir für ihn ausgeben. Dafür, dass er sofort triggern darf, also flippen, gibt sich seine 4-4. Dann, wir sind dann sowieso wahrscheinlich im Late-Game. Geben wir noch einen kleinen Combat-Trick hinterher. Vielleicht haben wir sogar noch dieses Enchantment für Werwölfe, die noch stärker werden. Oh ja, das gibt's auch noch. Und dann kann Ulrich tatsächlich es mit Emrakul aufnehmen. So ein bisschen. Brauchen wir also doch keine Liliana. Ja, vielleicht ist Ulrich doch der Held des Tages. Ja, ein bisschen schade ist es. Also er ist cool auf jeden Fall für Standard. Aber es ist schade für EDH. Viele Leute wollten den ja eben für Commander. Als ihren sozusagen Werwolf Tribal General. Dass sie da vom Flavor her einen passenden Werwolf einfach als Commander haben. In EDH ist er natürlich jetzt nicht so krass. Und viele Leute sind ein bisschen traurig deswegen. Aber wenn man mehr auf Flavor geht, als auf wirklich ein sehr starkes Deck, dann kann man den immer noch bequem spielen. Ja, er hat natürlich wieder eine Schwachstelle, dadurch, dass er 4-4 ist und er das Spielfeld betritt und dann erst natürlich ausgelöst wird, dass er flippt. Also er flippt nicht irgendwie in der Luft, ja. Stirbt er halt schon wieder an Languish. Gut, Languish ist dafür zu langsam, ist Sorcery Speed, ja. Aber trotzdem und stirbt Grasp. Er stirbt an Grasp. Man kann andere Sachen noch hinterher schmeißen. Ja, also schützt sich wieder sehr schlecht selbst. Trotzdem, also wenn man diese Combo rausbekommt, brutal. Also das muss man erst dann wieder, da muss man erstmal wieder schlucken. Absolut. Wenn das kommt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur nächsten Karte. Ich sehe gerade das Bild, was wir. Schon zu der Karte, wo wir kommen wollen. Mhm. Das ist ja die Promokarte für den Release. 22. Juli? Ist da nicht. Doch, das ist der Release Day. Ja. Oder einer der Release Days. Nee, es ist der 22. Fall. Juli. Und das ist die Promokarte, die man kriegt, wenn man an einem Friday Night Magic da teilnimmt oder sich ein Ding kauft, ein Display. Nee, Display ist es, glaube ich, Talia. Ja, ja, Display ist Talia. Also Talia ist die Buyer Box Promo. Genau, und die Promo für eben Spielen ist die nächste Karte, Identity Thief. 4 Mana, 2 davon blau, 0-3 Shapeshifter. Und wie die Karte schon sagt, Identity Thief klaut Identität. Der Effekt ist ein bisschen anders als normal. Er nimmt nicht einfach nur die Form an, sondern er sagt, okay, wenn diese Karte angreift, also sie muss erstmal angreifen, darf man eine andere Kreatur exilen, also Non-Token-Creature, auch die vom Gegner natürlich. Mhm. Wenn man das macht, wird der Identity Thief eine Kopie dieser Karte bis zum Ende des Zuges und danach kommt die, also zum Endstep kommt die exilte Karte wieder zurück aufs Battlefield. Ja. Sehr viele Möglichkeiten in diesem Fall. Man kann einen Blocker removen, man kann eine Karte des Gegners mit einem guten ETB klauen. Das, wobei... Nee, das geht die transformiert nicht. Nur. Stimmt, die transformiert einfach nur. Ja. Genau, das ist diese Besonderheit bei der. Man kann sich selbst aber nochmal einen Flicker geben, wenn man selber eine gute Kreatur hat. Genau, keine Ahnung, einen zweiten Emrakul, wenn er nochmal reinsteht. Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit. Also, vor allem, was eigentlich fast noch gewiefter ist, wenn der Gegner einen Emrakul hat, dann kriegt man seinen eigenen und der vom Gegner ist weg. Das stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich alles zu der Karte. Wird sich noch zeigen, was man damit alles für Unsinn anstellen kann. So Klonsachen in Limited sind die natürlich immer cool. In Standard werden sie leider nicht so viel gespielt. Ja, weil für 4 Mana, da kann man ein bisschen mehr machen. Eben ein Languish. Oder kostet Languish 5? Ja, nee, 4. 4, ja. Eben Languish machen und damit einfach das Board wipen und da die meisten Bedrohungen wegkriegen. Jo. Ja, eben weil so dicke Sachen wie Emrakul im Standard selten gespielt werden. Und wie gesagt, im jetzigen Standard wahrscheinlich noch weniger durch das stärkere Weiß. Ja, machen wir einfach weiter mit der nächsten Karte. Ja, wo wir schon bei Weiß sind. Long Road Home. Eine 2-Mana-Instant, die im Endeffekt ein Flicker-Effekt ist, aber die Karte kommt erst am Anfang vom nächsten Endstep wieder und sie kriegt einen +1/+1-Counter. Also so ein bisschen wie es gab diesen 1-Mana-Flicker in Shadows over Innistrad für ein blaues, der was Ähnliches gemacht hat und einen +1/+1-Counter gegeben hat, falls das Ding ein Spirit war. Das ist vergleichbar. Genau, einfach für alles, was man hat. Also im Grunde genommen, man triggert wieder ETB-Effekte, bufft die Kreatur noch, man kann sie auch retten, man kann auch einen Blocker aus dem Weg schaffen vom Gegner, weil es ist Exile Target Creature, also auch irgendwas vom Gegner. Mhm. Gut, Downside, die kriegt einen Counter. Also will man wahrscheinlich eher nicht was vom Gegner Ja. bouncen in dem Fall. Aber wie gesagt, falls man irgendwie durchkommen will zum Finishen, klar, bounce man einfach die vom Gegner. Also auch wieder sehr flexibel. Einfach sau stark. Ja, coole Karte auf jeden Fall. Also kann man nicht viel sagen. Da haben sie nicht viel falsch gemacht und da gibt es auch nicht viel zum falsch machen. Und da kommen wir wieder zu der nächsten blauen Karte. Wieder so ein bisschen Control-mäßig. Oder ist eine Control-Karte an sich. Ja, absolut. Wieder Instant, 3 Mana, 1 davon blau. Tap up to 2 target creatures. Those creatures don't untap during the controller's next untap step. Also im Grunde genommen wieder Blocker aus dem Weg schaffen oder irgendwelche Tap-Karten, wie auch immer. Die werden erstmal getappt. Diese Karte hat aber Madness-Kosten von 4. Ich denke mal, das soll ein bisschen ausgleichen, dass man, dass sie nicht so stark wird, falls man sie abwirft und man sie einfach für 3 wieder castet, für so einen starken Effekt, weil 2 Kreaturen tappen, die nicht enttappen im nächsten Step, ist doch stark. Und da will man das wahrscheinlich ein bisschen balancen, dadurch, dass sie mit Madness teurer wird. Vor allem, pass mal auf, hier kommt was Krasses. Du hast Nahiri draußen, benutzt ihre plus 1, wirfst das ab, castest es für Madness, die Dinger enttappen nicht im nächsten Gegnerzug und dann, wenn du wieder dran bist, benutzt du den minus 2 von Nahiri, um eine von den getappten Kreaturen zu zerstören. Hm, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Da, das sind alles wieder, also, ja, da sieht man einfach, wie durchdacht das ganze Set ist oder der ganze Block. Da haben sie gut, gut kombiniert, Sherlock. Auf jeden Fall. Ja, Machen wir mal gleich weiter mit der nächsten Karte. Das ist jetzt hier eben eine Delirium-Karte, die gespoilert wurde. Das ist der Gnarlwood Dryad. Für ein grünes Mana eine 1-1 mit Death Touch ist okay. Und dann noch Delirium. Wenn Delirium aktiv ist, kriegt sie plus 2, plus 2. Also man muss ja erstmal runterbrechen. Für ein Mana eine 1-1 mit Death Touch ist sehr solide. Ein guter One-Drop für den One-Drop für sehr früh. Man kann diese Karte aber auch einfach auch später spielen. Auch wenn Delirium gar nicht aktiv ist, ist es immer noch eine Death-Touch-Karte für einen Mana, womit man einfach sein Board ein bisschen halten kann. Und wenn man Delirium hat, ist es einfach eine 3-3 mit Death-Touch für einen Mana. Also es reicht schon, dass sie für einen Mana 3-3 ist und dann noch mit Death-Touch im Late-Game einfach saugut. Ist schon nice, kriegt. Ja. Also, das ist ja ganz cool. Es gibt ein paar von diesen so 1-Mana 1-1 Kreaturen in Grün, die irgendwie noch Buffs bekommen können. Zum Beispiel Wild Nakatl ist da ja eine recht berühmte, die plus 1 kriegt, wenn man einen Mountain kontrolliert oder wenn man eine Plains kontrolliert. Die kann halt auch bis zu einer 3-3 werden. Genau. Und das ist so ein bisschen vergleichbar. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, das sind alles Horrors. Oh ja, stimmt. Das heißt, sollte man mit Horrors spielen, wird man nicht praktisch vom Flip-Effekt von Thing in the Eyes berührt. Weil Thing in the Eyes sagt ja, wenn das Ding flippt, zerstöre alles, was kein Horror ist. Ja. Das sind alles Horrors. Gebounced wird alles nicht. Ach, wird alles gebounced. Ja, egal. Auf jeden Fall sind die einfach nicht davon betroffen. Dann kommt einfach das Thing in the Eyes will durch, aber da ist noch dieser Gnarlwood Dryad, der ihn einfach weghaut. Ja, und das ist eigentlich schon eine relativ lustige Vorstellung. Ja. Ah ja, und die 2 Engel, die zu diesen Ultra-Engel werden, sind auch Horrors selber. Oh ja. Also, man kann sie mit so einem Thing in the Eyes nicht wegkriegen. Harte Sache. Ja. Noch eine Karte. Schwarz. 2 Mana. Sorcery Speed. Return target creature card from the graveyard to your hand. If it's a zombie card, draw a card. Ja. Alles, was sie macht. Von Schwarz ganz typisch. Aus dem Friedhof was zurückholen. Noch ein kleiner Bonus. Wenn es ein Zombie ist, zieh eine Karte. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlimm. Für Limited kann ich mir vorstellen, kann sie ganz gut sein, wenn man was da rauskriegt, vor allem in Sealed. Da bin ich auch sehr gespannt, was im Pre-Release dabei rauskommt. Oh ja. Ja, es wird halt wahrscheinlich stark drauf ankommen, wie gut die ganzen Zombies sind. Oh ja, ich denke schon, dass die gut supported werden. Wir haben noch nichts von Liliana gesehen, wir haben noch keine Zombies gesehen. Ich denke, da kommt noch was durch. Irgendwas verstecken die bestimmt. Ja, allein schon die Rare aus Innistrad, Diagraph Colossus, der, wie war das? Immer wenn man einen Zombie-Spell castet, bekommt man noch einen Zombie-Token und für jeden Zombie auf dem Friedhof kriegt sie einen +1/+1-Counter, wenn sie aufs Feld kommt. Ach der, ja. Genau, und sowas kann dann wieder Wert kriegen, weil an sich ist diese Karte momentan wertlos für Standard. Die kann gar nichts. An sich. Ja. Aber mit Eldritch Moon kann sich das alles wieder drehen. Wollen wir es hoffen. Auf jeden Fall. Oh, und wieder etwas mit Talia. Nächste Karte, Talias Lancers. 5 Mana, 2 davon weiß. 4-4 mit First Strike. Schon mal recht solide. 5 Mana, 4-4, First Strike. Ein guter Trade. Jetzt noch der weitere Effekt, die ist ja rare. Dadurch muss sie noch ein bisschen mehr können. wenn sie das Spielfeld betreten, darf man seine Bibliothek nach einer Legendary Card durchsuchen und sie auf die Hand tun. Ja. Das betrifft nämlich nicht nur Kreaturen, die Legendary sind, sondern eben zum Beispiel die Eide, also die Oaths, Oath of Nissa, Oath of Chandra, was auch immer. Die Goggles, Pyromancer's Goggles sind Legendary. Also alles, was den Legendary-Typen hat, kann man damit rausfischen. Ja. Also natürlich, wenn man für den Flavor-Win gehen will, holt man sich selbstverständlich Talia. Aber ja, natürlich. Ja, ich denke, die Karte, die kann schon was machen, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall wieder flexibler. Nicht so flexibel, wie man es sich vielleicht wünscht, aber trotzdem recht flexibel, weil wenn man denkt, okay, ich brauche jetzt gerade keine Talia, weil ich schon eine auf dem Feld habe, was schon fies genug ist, ich will irgendwas anderes, was Legendary ist, aus meinem Deck. Ja, kann man machen. Ja, und ich glaube, das war's eigentlich tatsächlich mit den Spoilern, die bis jetzt rausgekommen sind. Ja, drück mal auf Refresh, vielleicht ist ja noch was gekommen. Aber ich glaube nicht, das war alles für heute. Nächsten Tage kommt dann auch wieder was. Und ich bin so gespannt auf Liliana, wirklich. Ich bin im Allgemeinen extrem gespannt. Also was wir bis jetzt gesehen haben, ist einfach sowohl vom Flavor her, als auch von den Karten selbst her richtig cool. Und ich glaube, dass da noch eine ganze Menge kommen wird. Ich meine, wir haben noch keine Zombies gesehen, wir haben noch keine Vampire gesehen. Noch keine Spirits. Genau, noch keine Spirits. Und was viele schreiben, ich kenne mich da nicht so aus, das haben wir, glaube ich, auch im Cast letzte Woche erwähnt, Emrakul hat die Karte Nummer 6. Das heißt, vor ihm kommen nochmal 5 Farblose anscheinend. Also wenn das wirklich so ist, dass zuerst einmal Farblose kommen. Oh, können wir hier schauen, 15. Also die Brisella hat Karte Nummer 15. Ja. Hm. Ja. Das ist interessant. Da könnte noch was passieren. Eine ganze Menge sogar. Ja, und Emrakul hat E. Das wird ja auch noch alphabetisch sortiert. Ja, da kann noch einiges kommen. Also, ich denke, wir sind beide sehr, sehr gespannt drauf und freuen uns echt auf das, was noch kommen wird. Ja, hoffentlich ein bisschen weniger Emrakul, sonst muss ich die wieder verkloppen. Ja, bitte. Ja. Bitte nicht. Bitte nicht verkloppen. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden wieder die Runde für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie uns, mit den ganzen Spoilern. Natürlich nächste Woche wieder mehr Spoiler. Oh ja. Wir werden uns ein bisschen mehr damit befassen. Hoffentlich ein bisschen weniger Emrakul, wobei hoffentlich doch ein bisschen mehr Emrakul, das wäre auch wieder cool. Ja, Emrakul, richtig. Cool. Oh, Jesus. Allein schon richtig cool. Allein schon, wie die Story-Spoiler geschrieben sind mit Memrakul. Das ist einfach Memrakul. Also, die Wizard wusste genau, was sie da tun. Selbstverständlich wusste sie genau, was sie tun. Ja, wie gesagt, wir beenden die Episode für heute, bevor das noch ausartet. Ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.